Ein Mann sitzt bedrückt und stumm auf dem Sozialamt herum, fühlt sich nutzlos und leer, glaubt, man braucht ihn nicht mehr. Dabei ruft Deutschland nach ihm, lauter als jemals zuvor, im Kampf gegen dieses Regime. Zu verlieren hat er doch nichts mehr. Ein Mann sitzt abend zu Haus, selten traut er sich noch raus. Was einmal seine Stammkneipe war, ist jetzt ein dreckiger Gemüsebasar. Er wird von ihnen verdrängt, ihre Schläge, er kennt sie zu gut. Den Blick hält er furchtsam gesenkt, doch tief in ihren wächst die Wut. Und jeden Tag, da werden es mehr, die leben und fühlen wie er. Die merken, dass ihr sie belügt, dass ihr sie tagtäglich betrügt. Die sehen, wie ihr Deutschland wählt. Die Tage eurer Herrschaft sind gezählt. Es stürzt euer Bonzenthron am Tage der Revolution. Ein Mann sitzt im Gericht, steht auf, als man sein Urteil spricht. Für Volksverhetzung angeklagt, denn er hat seine Meinung gesagt. Doch Kritik ist in Bonzen verhasst. Was man sagen darf, bestimmen sie. Man hat ihn eingesperrt für seine Worte. Er fragt sich, wo ist das Demokratie? Einmal, da kommt unsere Zeit. Einmal, da ist es soweit. Sind die Jahre der Schande vorbei und das Vaterland wird wieder frei. Wenn Deutschland endlich erwacht aus seiner dunkelsten Nacht, darum Liebe und Treue geschworen, wir geben Deutschland niemals verloren. Darum Liebe und Treue.